Notenbank und Sovereign Debt. Jeder Autor freut sich, wenn er von einem Buch 15 Jahre nach seinem Erscheinen sagen kann, es habe Entwicklungen im Wesentlichen richtig analysiert und vorausgesehen. So geht es mir mit meinem Euro-Buch aus dem Jahre 1997, allerdings mit zwei wichtigen bereits erwähnten Ausnahmen. Ich hatte seinerzeit nicht in Zweifel gezogen, dass die Beteiligten, die Mitgliedstaaten, die EU-Kommission, die veröffentlichte Meinung, das No-Bailout-Prinzip ernst nehmen und daran auch im praktischen Vollzug der Währungsunion festhalten. Jeder nationale Staatshaushalt, so meine Hoffnung und feste Überzeugung, würde auch in der Währungsunion seine Probleme selber lösen müssen. Und da er dies müsse und die Flucht in die Inflation ausfiele, werde er auch am Ende die politische Kraft finden, dies zu tun. Wo dies nicht geschah, war in dieser Sicht auch beim Staat die Insolvenz grundsätzlich ein legitimes Instrument des Wirtschaftslebens. Dass der Wirklichkeitstest hierfür noch ausstand, war mir natürlich auch klar. Noch weniger bezweifelt hatte ich, dass die EZB den Ausschluss monetärer Staatsfinanzierung, also das Verbot, die Notenpresse in den Dienst der Staatsverschuldung zu stellen, genauso ernst nehmen würde wie seinerzeit die Bundesbank. Geldpolitisch war dies nicht unbedingt zwingend. Jede Notenbank bringt schließlich Geld in Umlauf, indem sie Vermögenswerte ankauft oder beleiht und dafür Bargeld auszahlt oder den Banken Guthaben auf ihren Konten bei der Zentralbank einräumt. So schafft sie das sogenannte Basisgeld, auf dem sich der weitere Umlauf von Geld und Kredit in der Volkswirtschaft aufbaut. Vermögenswerte, die sie ankauft oder beleiht, können sein: erstklassige Handelswechsel, Devisen, Gold, diverse Wertpapiere, darunter auch Staatsanleihen. Wenn die Zentralbank Staatsanleihen zum Pfand nimmt, um gegen dieses Pfand für eine bestimmte Frist einer Geschäftsbank Geld zu verleihen, so ist dies keine monetäre Finanzierung von Staatskredit. Die Bank muss ja den von vornherein befristeten Kredit wieder zurückzahlen. Anders, wenn eine Zentralbank Staatsanleihen für ihren eigenen Bestand ankauft, dann wird sie Eigentümer der Anleihe und Gläubiger des Staates. Dagegen ist sie bei der Beleihung von Wertpapieren Gläubiger der Geschäftsbank und nimmt die Wertpapiere nur als Sicherheit. Dieser Unterschied ist zunächst ordnungspolitisch, nicht aber unbedingt geldpolitisch relevant. Solange eine Notenbank den Umfang der Geldbasis so steuert, dass diese geldpolitisch verträglich ist und keine Inflationsgefahren auslöst, ist es grundsätzlich nicht von Bedeutung, ob der Ankauf von Vermögenswerten durch die Zentralbank und wenn ja welcher, in die liquiditätsbestimmenden Faktoren des Bankensystems einfließt. Ordnungspolitisch ist jedoch der Weg, Staatsanleihen anzukaufen oder dem Staat auf andere Weise Notenbankkredit zu geben, deshalb gefährlich, weil er so leicht gangbar ist und deshalb für den Staat eine große Versuchung darstellt. Nahezu alle großen Inflationen haben so begonnen. Aber nicht jede Finanzierung von Staatsschuld durch Notenbankkredit muss deshalb unbedingt in einer großen Inflation enden. In Deutschland war das allerdings zweimal der Fall. Der Erste und der Zweite Weltkrieg wurden maßgeblich durch Notenbankkredit finanziert und die militärische Niederlage machte es in beiden Fällen unmöglich, den entstandenen Geldüberhang aus der Machtposition des Siegers mit Ressourcenzufuhr aus den besiegten Ländern allmählich stillzulegen. Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik hat allerdings auch gezeigt, dass ein Staatswesen ganz wunderbar florieren kann, wenn die Notenbank sich von jeder Staatsfinanzierung fernhält. Monetäre Finanzierung von Staatsschulden ist weder ökonomisch noch fiskalisch nötig, wohl aber wegen der ihr innewohnenden Missbrauchsmöglichkeiten ordnungspolitisch gefährlich. Das Verbot der monetären Staatsfinanzierung wurde im Maastricht-Vertrag analog zur Regelung im Bundesbankgesetz niedergelegt. Diese Bestimmung war eine zentrale Voraussetzung dafür, dass der Maastricht-Vertrag die deutsche Unterschrift bekam. Trotzdem, nicht jede monetäre Finanzierung von Staatsschulden auch größeren Ausmaßes bedeutet unbedingt und zwingend Inflation. Um das zu verstehen, ist ein Blick in die bankstatistischen Gesamtrechnungen in der Europäischen Währungsunion hilfreich. Die Zentralbank hat unterschiedliche Instrumente, mit denen sie Geld aus dem Bankensystem abschöpft oder Geld zuführt. Den Wirkungssaldo dieser Instrumente sieht man im Guthabenbestand der Geschäftsbanken bei der Zentralbank inklusive Mindestreserven. Das Basisgeld in der Volkswirtschaft setzt sich zusammen aus diesem Guthabenbestand, ferner aus den Einlagen, die die Banken bei der Zentralbank über Nacht halten, der sogenannten Einlagenfazilität und dem Bargeldumlauf. Eines der zahlreichen Instrumente, mit denen die Notenbank Geld zuführt oder abschöpfen kann, ist der Ankauf und Verkauf von Wertpapieren auf eigene Rechnung. Im Wesentlichen geht es bei den entsprechenden Beständen in der Notenbankbilanz um Staatsanleihen. Die im Rahmen des seit Mai 2010 laufenden Ankaufsprogramms erworben wurden. Der Bestand der EZB an Wertpapieren aufgrund dieses Ankaufsprogramms hat sich stark erweitert. Durch andere liquiditätsbestimmende Geschäfte mit den Kreditinstituten hat jedoch die EZB gleichzeitig so viel Liquidität abgeschöpft, dass der Guthabenbestand inklusive Mindestreserven, den die Kreditinstitute bei der Zentralbank halten, praktisch unverändert blieb. Dieser Guthabenbestand bildet die Basis für die weitere Geldschöpfung im Bankensystem und hat einen bestimmenden, allerdings nicht im Einzelnen kausal und linear nachvollziehbaren Einfluss auf die gesamte im Währungsraum umlaufende Geldmenge. Es gibt unterschiedliche Abgrenzungskonzepte für die Definition der umlaufenden Geldmenge, die sich vor allem nach dem Liquiditätsgrad der Geldbestände unterscheiden. Basisgeld und die Geldmenge können sich durchaus unterschiedlich entwickeln. Während die Geldbasis die Angebotspolitik der Notenbanken widerspiegelt, werden die daraus sich ergebenden Geldmengen auch von der Nachfrage der Banken, der Unternehmen und der Privaten bestimmt.